Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die fremde Wohnung. In meinem Büro türmten sich alte Zeitungen und Zeitschriften, die ich weder bestellt noch gelesen hatte. Irgendein netter Mensch legte mir täglich die bedruckten Papiere vor die Tür, wohl in der Annahme, dass man als Privatdetektiv nichts Gescheiteres zu tun hat, als den Blödsinn zu lesen, der täglich von Journalisten abgesondert wird. Als ich ein Geräusch hörte, legte ich mich auf die Lauer, öffnete die Bürotür und zeigte dem Altpapierhändler meinen übelsten Gesichtsausdruck. Was ist los? Tun Sie mir nichts. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Sind Sie etwa Analphabet und erwarten von mir, dass ich Ihnen täglich aus der Zeitung vorlese? Nein, ich kann lesen, aber ich lese nicht. Wozu auch? Ich schaue lieber fern. So sehen Sie auch aus. Räumen Sie die Zeitungen weg und verschwinden Sie. Was für Zeitungen? Sie sind doch der Nachbar, der mein Büro mit Artikeln verschmutzt, oder? Ich? Nein. Ich bin Lankenberg, der Profi mit der schnellen Hand. Und damit treten Sie im Zirkus auf? Nein. Der Spitzname stammt noch aus meiner Zeit als Taschendieb. Das ist lange her. Ich bin seit 30 Jahren Einbrecher. Der Beste. Dann wollten Sie bei mir einbrechen. Nur zu, Sie können alles mitnehmen. Danke. Bei der Müllabfuhr arbeitete mein Vater. Ich ziehe gediegene Wohnungen vor. Und was suchen Sie bei mir? Hilfe, damit ich nicht wieder in den Knast muss. Klingt nicht gut. 2000, mehr habe ich nicht. Klingt ein wenig besser. Und wie kann ich Ihnen helfen? Sie müssen einen Mörder finden und überführen. Wie hieß denn der Mensch, als er noch auf die Toilette ging? Graber. Er besitzt ein Haus und eine Gemäldesammlung. Ich sollte bei ihm einbrechen und ein Bild klauen. Versicherungsbetrug. Ganz simpel. Er brauchte Bargeld. Vermutlich hatte er eine Geliebte. Und als Sie einbrachen, lag der Hausherr tot auf dem Sofa? Nein. In einem Sessel. Erschossen. Vor lauter Ergriffenheit zog ich meine Handschuhe aus und hinterlegte überall in der Wohnung meine Fingerabdrücke. Ich irrte umher, ich war völlig außer mir. Landenberg gab mir die Nummer seines Pagers und einen bescheidenen Vorschuss. Ich rief die Müllabfuhr an und fragte, ob schlechte Zeitungen in den Sondermüll gehörten. Doch der nette Mann am anderen Ende der Leitung verstand nur Bahnhof und fragte, welche Zeitung ich vermissen würde. Bei der Polizei wusste man auch nichts Genaueres. Was für Zeitungen sind das, Maloney? Hat es Kreuzworträtsel darin? Aber hoffentlich nicht diese neumodischen mit den schwierigen Fragen. Alle diese modernen Künstler. Wussten Sie, dass Hundertwasser ein Maler ist und kein Nebenfluss der Donau? Wussten Sie, dass Graber eine Leiche ist und kein Fall für amtsmüde Polizisten? Graber? Nie gehört. Ist das vielleicht einer dieser Hungerleider, die sich Künstler nennen und mit Mundgeruch und schmutzigen Kleidern ihre Farbkleckse illegal auf der Straße verkaufen? Graber sammelte Gemälde. Jetzt ist er selber eines. Stillleben mit Blei. Muss irgendwo in ihrem Fotoarchiv herumliegen. Ach so, der Mord ist längst aufgeklärt, Maloney. Wir suchen nach Landenberg. Den Einbrecher ist wohl überrascht worden vom dösenden Graber im Sessel, als dieser erwachte und schrie, schoss Landenberg. So einfach war das also. Ich schüttelte den Kopf und ging. Unterwegs flutschte ein kleiner Whisky durch meine Kehle in den Magen und breitete sich wohlig aus. Seit mein Arzt mir regelmäßige Spaziergänge verordnete, kam ich in Gegenden, die ich vorher kaum kannte, und in Bars, die vor mir nie ein nüchterner Mensch betreten hat. In einer ganz anderen Gegend lag das porzige Haus der Grabers. Frau Graber trauerte ein wenig, so wie es sich gehört für eine Witwe. Es ist so schrecklich, so bestürzend, so furchtbar, so traurig. Sehr gut, Frau Graber. Was aber geht tatsächlich in Ihnen vor? Dieser mürrische Geizhals hat es nicht anders verdient. Sehen Sie, damit kommen wir der Wahrheit schon ein wenig näher. Wir wollten uns scheiden lassen, schon lange. Naja, sein Tod kürzt jetzt alles ab. Zum Glück. Ich kann Anwälte nicht ausstehen. Arbeiten Sie für die Versicherung? Nein, privat. Hatte Ihr Mann Feinde? Soll ich Ihnen eine Liste machen? Ich wollte schon immer mal ein dickes Buch schreiben. Ging er fremd? Na, welcher Mann tut das nicht? Ganz nebenbei, ich kenne auch keine Frau, die es nicht tut. So ist das Leben, nicht? Wie heißt seine Geliebte? Julia Obliger, eine Modeverkäuferin. Mit so etwas gab sich mein Mann ab. Ich mache es nicht unter einem gewissen Niveau. So sehen Sie auch aus. Und alles echt. Mein Po ist knackig, mein Busen natürlich und mein Hunger groß. Na dann guten Appetit. Aber nicht mit Ihnen. Das verbietet mir mein Ego. Mein Ego hat Stil. Ich wollte ihr zuerst mein Ego um die Ohren hauen, hielt mich dann aber zurück, weil ich keine Lust hatte, wegen sexueller Belästigung belangt zu werden. Manchmal genügt heutzutage schon, die Zunge rauszustrecken, um vor Gericht belangt zu werden. Die Geliebte des toten Herrn Graber trauerte auch ein wenig, so wie es sich gehörte für eine zurückgelassene Geliebte. Ich bin entsetzt. Es traf mich wie ein Schlag, wie ein Stich mitten ins Herz. Es tut so weh. Sehr schön. Und wenn der Schmerz vorbei ist, was fühlen Sie dann? Dieser kaltherzige Schweinehund hat es nicht anders verdient. Tja, wie sagte der Dichter? Frau und Geliebte, zweimal das Gleiche, anders verpackt. Er hat mich sitzen lassen, ist wieder zu seiner Frau zurückgekehrt, haben sich versöhnt. Mich hat er mit ein paar Tausenden abgespiesen, wie eine Hure. Demütigend. Aber ich habe es überwunden. Und das mit der Versöhnung stimmt tatsächlich. Er wollte es, sie vielleicht nicht. Weshalb sollte sie ihn sonst umbringen? Sie glauben, dass Frau Graber es war. Aber sicher. Ich habe mit ihm telefoniert. Das muss nur eine oder zwei Stunden, bevor er erschossen wurde, gewesen sein. Seine Frau war bei ihm. Ich habe sie schreien gehört. Ich bedankte mich und ging. Es gab wieder einmal mehr Verdächtige und Motive, als mir lieb sein konnten. Ich wünschte mir manchmal, in einem späteren Leben als Polizist wiedergeboren zu werden, fürchtete mich aber gleichzeitig davor, täglich Kreuzworträtsel zu lösen. Aber vermutlich würde mich das auch nicht mehr stören, wenn mein Ich mit der Kapazität eines Polizistengehirns vorlieb nehmen müsste. Ich rief den Pager meines Klienten an. Er lotste mich in eine Straße, an der protzige Häuser mit teuren Eigentumswohnungen standen. Von den Terrassen hingen Farne und anderes Grünzeugs herunter. Im Haus Nummer 33 traf ich im dritten Stock auf Landenberg. Er hielt einen Finger vor die Lippen und zischte leise. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass uns jemand hört, aber in meinem Beruf muss man vorsichtig sein. Nicht übel, die Wohnung. Unser Eins kann sich so etwas nur auf Fotos leisten. Ach, seien Sie froh. Die Leute, die in solchen Wohnungen leben, wissen gar nicht mehr, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind. Es hat hier nirgends Alkohol, auch keine Schokolade. Dafür liegen in mehreren Schubladen Geldscheine in praktisch allen wichtigen Währungen. Jetzt reicht es aber, Landenberg. Sie sind hier eingebrochen und sitzen seelenruhig herum, während die Polizei nach Ihnen fahndet. Hier bin ich sicher. Die Leute sind für 3 Wochen verreist. Planung und Organisation ist das A und O in meinem Beruf. Die Wohnung nebenan ist übrigens auch leer, aber nur noch 2 Wochen. Wenn Sie möchten, öffne ich Ihnen die Tür. Danke, nicht nötig. In solchen Wohnungen fühle ich mich einsam und verloren. Der Gang zum Kühlschrank dauert mir zu lange. Das kann ich gut verstehen. Andererseits liebe ich es, in großen Wohnungen herumzutanzen. Am liebsten nackt. Aber nicht, solange ich hier bin. Sind Sie sicher, dass nicht noch jemand in Grabers Haus war, als Sie einbrachen? Noch jemand? Wie kommen Sie darauf? Meine Frage war zuerst. Ich habe niemanden gesehen. Auch niemanden gehört oder gerochen? Ich bin kein Schnüffler. Für Beleidigungen erhöhe ich mein Honorar. Machen Sie nur weiter so. Ich und mein Bankkonto halten einiges aus. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Zudem erwarte ich noch jemanden. Suchen Sie den Mörder. Mehr erwarte ich nicht von Ihnen. Ich fand die Tür alleine. Im Treppenhaus begegnete ich einer Frau, die trotz des schönen Wetters einen Mantel trug und ihren Kopf mit einem viel zu großen Hut bedeckte. Sie schaute auf den Steinboden, doch ich erkannte sie trotzdem. Es war Frau Graber. Ich ging nach unten und verließ das Haus. Ein unauffällig gekleideter Mann stand breitbeinig auf dem Trottoir und schaute mürrisch ein paar Stockwerke höher. Na, Maloney? Ein bisschen viel Verkehr für eine so ruhige Straße. Zuerst die Frau Graber und jetzt Sie. Gibt es da oben vielleicht ein Gratisessen? Vielleicht Bratwurst mit Pommes? Oder kriegt jeder eine Flasche Whisky, wenn er es wagt, den Fahrstuhl zu benutzen? Weder noch. Im vierten Stock kann man einen arbeitenden Polizisten bewundern. Es sollen sich schon Interessenten aus dem Ausland angemeldet haben, die dieses seltene Schauspiel mitverfolgen möchten. Vorhin hat er in der Rekordzeit von 45 Minuten einen Bleistift gespitzt. Uns Beamten kürzt man die Löhne, weil Leute wie Sie, Maloney, keine Steuern bezahlen. Und in ein paar Jahren dürfen wir dann auch noch die Pflegekosten übernehmen, wenn sich ihr Körper in Alkohol aufgelöst hat. Da haben wir es mit den lieben Beamten einfacher. Deren Gehirn hat sich schon bei der Geburt in Luft aufgelöst. Nachdem Sie nun Ihrem Image wieder gerecht geworden sind, verraten Sie mir sicherlich auch noch, weshalb Sie hier sind, Maloney. Frau Graber möchte offenbar Herrn Landenberg besuchen. Landenberg ist in dem Haus? Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich werde sofort das Überfallkommando alarmieren. Vielleicht benötigen wir auch noch einen Wasserwerfer. Was meinen Sie, Maloney? Sie haben die Panzer vergessen. Das geht leider nicht. Sehen Sie den Rasen. Es ist der Polizei ausdrücklich untersagt worden, mit einem Panzer den Rasen zu befahren. Der Rasen ist heilig in diesem Land. Er suchte umständlich nach seinem Mobiltelefon und fand es in seiner Hosentasche. Es dauerte lange, bis er auf die Idee kam, den Akku einzusetzen. Schließlich erhielt er das Besetzzeichen. Nachdem weitere 10 Minuten vergangen waren, stürmten wir gemeinsam die Wohnung, in der sich mein Klient mit Frau Graber vergnügte. Hosen hoch und keine Bewegung. Es ist nicht so, wie Sie vielleicht glauben. Allerdings nicht. Die Hose fiel ihm einfach so runter. Das passiert mir häufig in letzter Zeit. Muss mir unbedingt einen Gürtel kaufen. Was ist das für Geld in Ihren Händen, Landenberg? Schweizer Franken, warum? Haben Sie ihm das Geld gegeben, Frau Graber? Ich? Wieso sollte ich? Genau, Maloney. Wieso sollte sie? Ich nehme nicht an, dass sie ihn dafür bezahlt, dass er die Hosen runterlässt. Das sind doch nur schmutzige Polizistenfantasien. Polizisten haben keine Fantasie. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Deshalb lösen Sie Kreuzworträtsel. Genau. Sie halten sich hier raus, Maloney. Und Sie sind verhaftet, Landenberg. Wegen Mordes und wegen Beamtenbeleidigung. Ich habe niemanden beleidigt. Ihr Anblick genügt. Interessiert es Sie nicht, weshalb Frau Graber hier ist? Das geht Sie nichts an, Maloney. Weshalb sind Sie hier, Frau Graber? Ich kam ganz zufällig vorbei. Sie war im Haus, als Ihr Mann erschossen wurde. Das ist eine Lüge. Wer lügt hier? Und warum? Ich kann Ihnen alles erklären. Frau Graber und ich... Lassen Sie das. Jetzt kommt auch noch sexuelle Belästigung hinzu. Was sagen Sie dazu, Maloney? Der Fall ist doch sonnenklar. Landenberg brach in die Wohnung ein, verliebte sich in Frau Graber und als deren Mann erwachte, erschoss er ihn. Das ist Leidenschaft, Maloney. Frau Graber protestierte und Landenberg ließ es sich nicht nehmen, ihre Hüfte zu betatschen, was prompt eine Ohrfeige zur Folge hatte. Im allgemeinen Getümmel versuchte der Polizist, die Handschellen am richtigen Mann anzubringen. Schließlich fesselte er sich selber an eine Sofalehne und es dauerte lange, bis wir ihn aus dieser misslichen Lage befreien konnten, da der Schlüssel zuerst unauffindbar war. Auf dem Polizeipräsidium klärte sich alles ein wenig auf. Nur die dunklen Wolken über der Seele des diensthabenden Polizisten verzogen sich nicht. Noch einmal, schön der Reihe nach. Was war zuerst? Darüber streiten sich die Gelehrten. Vielleicht das Wort, vielleicht das Licht, vielleicht das Huhn, vielleicht das Ei. Aber garantiert nicht die Polizei. Gut, ich gebe es ja zu. Ich war im Haus, als mein Mann erschossen wurde. Ich hatte Kopfschmerzen und legte mich ein wenig hin. Ich schluckte Tabletten und stopfte Wachspfropfen in die Ohren. Das mache ich jede Nacht. Mein Mann schnarcht so laut. Zudem träume ich schöner, seit ich die Ohren verstopfe. Und dann kam Landenberg, brach in die Wohnung ein und erschoss ihren Mann. Ich habe niemanden erschossen. Er war bereits tot, als ich die Tür öffnete. Im Übrigen ist es ein Haus und nicht eine Wohnung. Das bringt uns einen gehörigen Schritt weiter. Sie halten die Klappe, Maloney. Haben Sie Herrn Landenberg gehört, Frau Graber? Ich weiß nicht. Ja, natürlich hat sie mich gehört. Ich war so schockiert, dass ich eine Lampe umstieß. Sie kam aus dem Schlafzimmer. Na und? Ich rechnete damit, dass mein Mann ins Schlafzimmer kommt und über mich herfällt. Das hat er immer so gemacht. Ich wollte nicht, dass er mein Kleid ruiniert. Sie bot mir sofort Geld an, als sie ihren toten Mann sah. Das ist doch nicht normal. Und ob das normal ist? Ich kaufe mir alles im Leben, auch meine Ruhe, wenn es sein muss. Ich sah, dass mein Mann tot ist, da war nichts mehr zu machen. Ich dachte, Landenberg sei der Mörder und deshalb bot ich ihm alles an, was ich ihm bieten konnte. Nackt war ich ja schon, aber das Geld wollte er auch nicht. Das ist gelogen. Natürlich wollte ich das Geld, aber mehr, als sie bei sich hatte. War Landenberg bewaffnet? Nein. Das beweist überhaupt nichts, Maloney. Er könnte die Waffe aus dem Fenster geworfen haben. Vielleicht hat er sie verschluckt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie weit Mörder gehen, Maloney. Kann ich jetzt wieder gehen? Sie hat ihren Mann umgebracht. Sie muss es gewesen sein. Wenn ich es nicht war, muss sie es gewesen sein. So einfach ist das. Sie wiederholen sich. Ich mag Männer nicht, die sich wiederholen. Hatten Sie einen schönen Traum, als Sie nackt auf dem Bett lagen? Jetzt reicht es aber, Maloney. Dieser Fall ist jugendfrei, Maloney. Es geht um Liebe, nicht um Triebe. Lassen Sie nur. Ich weiß, worauf er hinaus will. Er glaubt, dass ich den Mord an meinem Mann in meinen Traum integriert habe. Integriert? In den Traum? Was ist denn das für ein Hubakack? Habakuk! Doch, das gibt es. Ich habe einige Male direkt neben einem Bahngleis geschlafen. Zuerst wachte ich immer auf, wenn ein Zug vorbeifuhr. Dann aber träumte ich nur noch davon, dass ein Zug vorbeifuhr. Das ist das Unterbewusstsein. Dann erinnern Sie sich mal schön, Frau Graber. Was haben Sie geträumt? Ja, es gab einen Streit zwischen meinem Mann und einem anderen Mann. Die beiden stritten sich um mich. Seltsam war nur, dass mich mein Mann immer Julian nannte und dabei ganz erregt war. Naja, das gehört wohl zu dem Traum. Julia war die Geliebte meines Mannes. Ich habe das noch nicht richtig verarbeitet. Moment, jetzt fällt es mir wieder ein. Plötzlich hörte ich einen Knall. Eine Champagnerflasche wurde geöffnet. Danach war Ruhe. Und das soll etwas mit Psychologie zu tun haben, Maloney. Herr Graber wurde erschossen und ich mit einem Korken erschlagen. Jetzt ist aber Schluss mit dem Unsinn. Landenberg gelang es schließlich, nach zwei weiteren furchtbaren Stunden, den Polizisten davon zu überzeugen, dass Frau Graber tatsächlich den Mord an ihrem Mann geträumt hatte. Eines verstehe ich aber nicht, Maloney. Wer war der zweite Mann? Der, mit dem sich Graber gestritten hat. Es ging um Julia, vielleicht ihr Mann oder ihr Freund. Sie mögen es doch, wenn es um Liebe geht, oder? Nur wenn es romantisch bleibt, Maloney. Früher gab es so etwas noch. Da verzehrte man sich, schrieb sich lange Liebesbriefe und die Frauen warteten lange, bis sie zum Gift griffen. Dein Giftmord ist doch was Schönes, Maloney. Und all die Liebe, die dahinter steckt. Wer schießt, liebt nicht, kann gar nicht lieben. Die Liebe ist etwas Zartes, Maloney. Aber das können Sie nicht verstehen. Schließlich verliebt sich nie eine Frau in Sie. Die müsste ja schlecht sehen, schlecht hören und schlecht riechen und auch einen ganz schlechten Geschmack haben. So eine Frau gibt es gar nicht. Vielleicht, weil Sie sie bereits gefunden haben. Meine Frau, Maloney, ist wie ein wohlgeformtes Kreuzworträtsel. Dass Sie mit Ihrem Kugelschreiber malträtieren, Igitti. Jetzt reicht es, Maloney. Wir verhaften diese Julia Obliger und danach mache ich Feierabend. Er suchte seine Dienstwaffe und fand sie unter einer übel riechenden Packung Schokoladenkekse, die vermutlich vor mehreren Jahren angebrochen worden war. Zu meinem Entsetzen bot er mir eines der grauen Biskuits an und stopfte sich selber gleich mehrere in den Rachen. Mein Magen beruhigte sich erst wieder, als die schnuckelige Frau Obliger uns ihr Sofa anbot. Leider waren wir nicht alleine. Das ist Markus, mein Verlobter. Also doch die Liebe. Wie bitte? Ich muss leider gehen, etwas einkaufen. Wir brauchen nichts. Ich war schon einkaufen. Doch, Toilettenpapier. Ich habe es vergessen. Du hast vorhin eine 12er-Packung raufgeschleppt. Schon vergessen? Toilettenpapier kann man nie genug haben. Man kann sich damit auch die Nase schneuzen oder sie als Serviette benutzen oder sich Notizen machen. Ich mache mir oft Notizen auf dem Klo. Ach, du bist das. Ich habe mich schon gewundert, welcher Trottel auf jedes Blatt "Ich bin aus umweltfreundlichem Altpapier" geschrieben hat. Also, ich gehe jetzt. Soll ich sonst noch etwas kaufen? Zahnbürste und frische Unterwäsche. Ich dachte, wir verhaften die Frau. Mich? Weshalb? Habe ich falsch parkiert? Gehört das zur neuen Bußenordnung, Gefängnis für Falschparkieren? Genau. und Wiederholungstätern wird das Bremskabel durchschnitten. Ist billiger, als Bußenzettel zu verteilen. Sie machen wieder alles kompliziert, Maloney. Wer hat diesen Graber getötet? Ach so, jetzt verstehe ich. Markus hat sich selber angezeigt, oder? Er ist ein Angeber. Ich habe ihn ausgelacht. Wie sollte er einen Mann umbringen? Er kann nicht mal eine Spinne zertreten. Ich mache das mit links. Du bist gemein, Julia. Ich habe Graber tatsächlich getötet. Ich habe es für dich getan. Er hat dich gedemütigt. Er hat uns gedemütigt. Wie ein Möbelstück hat er dich behandelt. Ach, hör doch auf damit. Die Angeberei bringt dich noch ins Gefängnis. Seien Sie stolz auf ihn, Frau Obliger. Er hat es tatsächlich getan. Es gibt eine Zeugin. Traumhaft, Maloney. Wir haben keinerlei Beweise. Ein Traum gilt nichts vor Gericht. Ich gestehe es freiwillig. Julia, ich habe es getan. Ich bin nicht mehr der Markus, den du verachtet hast. Ich habe einen Kurs besucht. Mache mehr aus deinem Ego. Jetzt habe ich richtiges Selbstbewusstsein. Ich gehe als ein anderer Mensch ins Gefängnis. Und was ist mit unserer Australienreise? Ich kann doch nicht Englisch. Auch dafür gibt es Kurse. Genau, Maloney. Damit wäre der Fall gelöst. Sie haben dem Staat mit Ihrem Geständnis viel Geld gespart. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Stadtpräsident persönlich jeden, der ein Geständnis macht, im Gefängnis besucht und mit ihm Weihnachtslieder singt. Ist das nicht schön? Aber Weihnachten ist doch noch gar nicht. Das macht nichts. Singen kann er nämlich auch nicht. Ehe der Polizist auf die Idee kam, die Bürde des Gesangs auf sich zu nehmen, verzog ich mich und rief bei Frau Graber an. Sie war erfreut darüber und sagte mir, dass sie durchaus Lust verspüre, sich eine Nacht lang unter ihrem Niveau zu vergnügen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Na was wohl? Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die fremde Wohnung, dritter und letzter Teil.